Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Urbach. Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier, werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam! Junge. Ach Mensch, hör auf! Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Jeder kennt das Gefühl. Im Magen zieht sich alles zusammen, der Blutdruck steigt, die Handflächen werden schwitzig. Man regt sich auf. Meistens über etwas, das man als Zumutung empfindet, als himmelschreiende Ungerechtigkeit etwa oder als die Unbedachtheit eines anderen. Nicht selten brechen dann Schimpfwörter aus einem heraus, mit denen man seinem Ärger Luft macht. Doch es gibt auch positive Aufregungen, auf die niemand verzichten möchte. Und es gibt Methoden, mit der inneren Unruhe fertig zu werden. Aber was passiert eigentlich genau, wenn wir uns aufregen? Hören Sie dazu den Beitrag von Kai Jürgens und Michael Fischer, Nur nicht aufregen, was Menschen auf die Palme bringt und wie man schneller wieder runterkommt. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch 2 Tage der Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Worüber wir uns aufregen. Es ist eine der berühmtesten Pressekonferenzen der Sportgeschichte und man muss kein Fußballfreund sein, um sie zu kennen. Die Rede ist natürlich vom Wutanfall, den Trainer Giovanni Trapattoni 1998 angesichts der miserablen Leistung des von ihm betreuten FC Bayern München an den Tag legte. Man spürt geradezu, wie sich hier die lang angestaute Frustration ihren Weg bahnt, wie Trapattoni sie nicht mehr im Zaun zu halten vermag, bis er schließlich erschöpft abgeht. Müssen zeigen, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen zeigen mich. Es sind die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, erwarte dieses Spiel und verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist André Mehmet. Stumpf, ich spreche nicht, ich spiele nur 25% des Spiels. Ich habe fertig. Doch nicht nur Trainern platzt manchmal der Kragen, auch den Spielern passiert das. Dabei geht es nicht selten um fragwürdige Entscheidungen des Unparteiischen, die auch dem Publikum stets Anlass für hitzige Debatten geben. Lothar Matthäus war da ein lohnendes Beispiel. Wir wollen mal drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Das ist Arbeit, wo man leistet, Samstagnachmittag. Und ein Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Vielleicht kriege ich eine Sperre, aber das muss mal gesagt werden. Natürlich ist die Welt kein Fußball, doch im Fußball spiegelt sich nun mal eine Menge Welt. Kein Wunder also, dass die Streitgespräche rund ums Leder am hitzigsten sind und sich hier am deutlichsten Affekte entladen. Über Trapattonis Aufgeregtheit amüsieren wir uns, weil wir sie so gut nachvollziehen können. Jeder möchte manchmal wie er aus der Haut fahren. Schließlich gibt es im Alltag jede Menge Gelegenheiten, um sich aufzuregen. Zum Beispiel, wenn man mit seinem Wagen im Stau steckt oder einem ein weiteres Mal die Vorfahrt genommen wird. Typische Aufreger sind zudem das Verteilen von Strafzetteln oder das Abschleppen von Falschparkern. Hier liegt die Aufregung praktisch grundsätzlich schon in der Luft. Geschleppt haben. Warum soll ich nicht schreien? Hast du ein Problem um die Uhrzeit? 22 Uhr. Das ist das Gleiche. Sie brauchen nicht zu schreien. Ja, was soll ich sonst machen? Geh doch mal woanders zum Schreiben. Wir gehen weiter ins Hotel. Ja, was habt ihr anders? Habt ihr nichts zu tun, du? Wir haben noch Nachtschicht eingelegt, du. Andere Themen, die das Blut in Wallung bringen, sind die Tarifgestaltung der öffentlichen Verkehrsmittel, Benzinpreisanhebungen, natürlich direkt vor dem Wochenende oder vor den Schulferien, oder Steuererhöhungen. Alles Dinge, die bisweilen das Fass zum Überlaufen bringen. Dann erhitzt man sich, empfindet Ungerechtigkeit, gerät sogar ins Fluchen. Mancher nur für sich, wenn niemand zuhört, manch anderer wiederum genießt es sogar, dabei Publikum zu haben. Und Schimpfen ist ja sowieso nur in Gesellschaft richtig schön. Andererseits aber steht der Begriff Aufregung nicht nur für Entrüstung. Wir sind auch vor positiven Dingen aufgeregt, anlässlich der Abschlussfeier des Tanzkurses, beim Wiedersehen mit einem alten Freund und besonders vor dem ersten Rendezvous. Kein Zweifel, verliebt sind wir am alleraufgeregtesten, denn dann spielt, gerade in jungen Jahren, schon mal der gesamte Kreislauf verrückt. Es scheint also doch eine verzwickte Sache zu sein, wenn wir uns aufregen. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Wie wir uns aufregen. Aufregung ist etwas Subjektives. Das, was den einen erhitzt, lässt den anderen völlig kalt. Dann kommt es zu Bemerkungen wie: Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst, oder reg dich doch nicht auf. Hier ist dem Gegenüber der Grund für die Erregung des anderen überhaupt nicht ersichtlich und er versucht zu bremsen. Tatsächlich gibt es Menschen, die sich leichter aufregen als andere, was sich vom jeweiligen Temperament her ableiten lässt. Der dynamische Sanguiniker und der reizbare Choleriker reagieren anders als der nachdenkliche Melancholiker und der geruhsame Phlegmatiker. Obwohl diese Einteilung auf die Antike mit ihrer aus medizinischer Sicht veralteten Vier-Säfte-Lehre zurückgeht, gibt sie einen ersten Hinweis darauf, wie das Phänomen zu verstehen ist. Natürlich beschäftigt sich auch die moderne Neurophysiologie mit dem Aufregen, geht es doch um Impulsübertragung zwischen Nervenzellen. Zudem spielt die Ausschüttung von Hormonen, wie das unter Stresseinwirkung gebildete Adrenalin, eine wichtige Rolle. Die Art, wie sich das Aufregen äußert, ist ebenfalls ausgesprochen unterschiedlich. Manch einer hat vor allem ein flaues Gefühl im Bauch, dem nächsten verengt es den Blick, der dritte bekommt zitternde Hände. Genauso unterschiedlich fallen die Methoden aus, diese Anspannung wieder zu lösen. Halt, mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Wie man sich abregen kann. Comic- und Zeichentrickfiguren gehen buchstäblich in die Luft, wenn sie sich aufregen, und fallen dann oft auf den Bauch, wenn sie wieder herunterkommen. In der Realität nimmt sich dieser Vorgang zum Glück glimpflicher aus. Enthemmtes Schimpfen ist nur eine Möglichkeit. Viele treiben zum Beispiel Sport. Tatsächlich genügt oft schon ein Spaziergang von wenigen Minuten Dauer, um das Gemüt zu beruhigen und die Aufregung abklingen zu lassen. Nicht zuletzt, weil die allermeisten Anlässe zum Aufregen nichtig sind. Es geht schließlich nur um Kleinigkeiten und das bedeutet, dass man in seiner Wut überreagiert. Die Philosophie weiß hier Rat. In dem auf das Jahr 300 vor Christus zurückgehenden Stoizismus besteht der Sinn des Menschen darin, seinen Platz in der Weltordnung zu erkennen und einzunehmen. Die Aufgabe lautet, gelassen die eigene Lage zu akzeptieren, weswegen noch heute jemand, der sich durch besondere Gemütsruhe auszeichnet, als Stoiker oder stoischer Mensch bezeichnet wird. Auch der Buddhismus strebt den Frieden mit sich selbst und damit eine entspannte Gesamtverfassung an. Ausdrücklich soll man sich von Gier, Hass und Verblendung abwenden. Askese wie Hedonismus gleichermaßen meiden und nicht zuletzt durch meditative Übungen die nötige Gemütsruhe herstellen. Genau hierin liegt ja auch einer der Anziehungspunkte dieser Religion. Um zu meditieren oder sich auch nur innerlich zu sammeln, braucht man sich jedoch nicht mit dem Buddhismus zu beschäftigen. Im Alltag ist gerade während der Arbeit auch die Verwendung von entspannender Musik möglich, wie sie beispielsweise der Brite Brian Eno während der 1970er Jahre unter dem Begriff Ambient Music entwickelt hat. Hier gehen warme Klangwogen ineinander über und entwickeln unaufdringlich einen akustischen Hintergrund, vor dem sich die eigenen Aktivitäten abspielen können. Doch wie gesagt, Manchmal ist die Aufregung gewollt und produktiv. Um abschließend noch einmal auf den Fußball zurückzukommen. Noch bemerkenswerter als Trapattonis Kontrollverlust ist die berühmte Szene beim WM-Finale Deutschland gegen Ungarn aus dem Jahr 1954, die Radiomoderator Herbert Zimmermann gewissermaßen für die Ewigkeit festhielt und dabei das ultimative Beispiel für positive Aufregung gab. 6 Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Und mal ehrlich, auf diese Aufregung freuen sich doch nahezu alle. Oder? Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Weitere Infos sowie alle Podcasts finden Sie auf audio.wissen.de.